半边，还差不多半边。Bier kehrt auf den Stammtisch und zu jeder Konferenz. Bier mag der Professor und der allergrößte stets. Bier, das gehört zum Radi und zum Leberkäs nicht nur. Bier passt auch zum Schweinsbrot und zum Gulasch von der Kuh. Bier ist gut im Sommer und im Winter, wenn es schneit. Bier, das mengt die Jungen und erst recht die alten Leid. Bier ist für einen Gesunden gut vom Bier. Kranker gesund werden durch der Bier. Das hat schon immer gegeben, das braucht der Mensch zum Leben. Heute sind wir da beim Bier, heute sind wir da beim Bier. Bier gibt's hell und dunkel und ein Weißbierhammer. Die schmeckt daheim und wem Schindrassassa. Bier, da kannst der Quartel haben, halbe und ein Mass. Bier kriegst in der Flaschen, aus der Dosen und vom Fass. Bier, das wird so siffig gemacht aus Hopfen und aus Malz. Bier mag einer angewärmt und der andere mag er kalt. Bier, das trinkt ja jeder gern vom Bier. Da kannst der Psuffer werden, ein Bier, das wird's wohl immer.